Ausländische Massenmedien berichteten vom 29. Juli bis zum 2. August in großem Umfang darüber, dass der verehrte Marschall Kim Jong-un den Befehl zum zweiten Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete des Typs Fassung 14 erteilt und es geleitet hatte. Darunter sind die Zeitungen, Nachrichtenagenturen, Sender, Internetzeitungen und Nachrichtenagenturen, Homepages und Zeitschriften von der Mongolei, Iran, Indien, Pakistan, Nepal, Myanmar, Japan, China, Russland, den USA, Ägypten, Nigeria, Südafrika, Venezuela und Australien, die Internet-Homepage der antiimperialistischen Plattform Deutschlands vor Ort Anleitungen und die Internet-Homepages der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan, des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitees, des nationalen Zuchtideologie Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo und des afrikanischen Komitees für die Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit seinem Hauptsitz in Nigeria. Sie meldeten mit den Titeln, wie Nordkorea gelang erneut der Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete, der Staatsführer Kim Jong-un leitete den zweiten Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 und der Staatsführer Nordkoreas betonte, dass sich das ganze Territorium der USA in der Reichweite der koreanischen Raketen befindet. In den Massenmedien erschienen die Bilder von Kim Jong-un.